J'avais remis ma gourde sur sa marie, je récorde, j'ai remis ma rue de cassette, j'ai retrouvé que je voulais ramener mon corps. Mais c'est la bouche, nec, c'est terrible. J'ai tapé quel bang bang. Ah, t'as quand même remonté cher, mais... Was ist denn da los? Der Rekorder ist kaputt gegangen, das geht hier öfter, ich mein, weil... Weil hier die Elektronik sehr schlecht ist, die kommt nämlich alles aus Alexandrien und das ist nie sehr gut. Puzzle-Sturm wird mir auch mal gefallen, da war ich nämlich noch nie, wenn ich ehrlich bin, ich war erst in Alexandrien und in Sandikachi, über Kea. So, ja, ich meine, ich könnte sie ja mitnehmen und da könnten sie ja bei meiner Hochzeit dabei sein und vielleicht gefällt sie ihnen dann ja auch dort. Kann ja sein, dass mir eine Hochzeit vielleicht doch gefällt. Ja, es wäre schön. Übrigens, schmeckt der Kaffee? Ja, der Kaffee schmeckt gut. Ich frage Sie jetzt, Herr Friedrich Hensel, wollen Sie diese hier anwesende Doris Neften zu ihrer Frau, bis dass der Tod euch scheidet? Ja. Und wollen Sie, Frau Doris Nefton, diesen hier anwesenden Friedrich Envel zu ihrem Mann, bis dass der Tod euch scheidet? Dann antworten Sie mit Ja oder Ja. Hä? Ja. Ich erkläre euch oder sie jetzt zu staatlich anerkanntem Mann und Mann. Entschuldigung, jetzt steht hier noch irgendwo. Frau, Mann und Frau, ja. Oh, mir fällt ein Stern vom Herzen. Darf ich dem Brautpaar gratulieren? Es sei erlaubt. Ja, bitte. Oh, du möchtest mir schütteln. Sehr schütteln. Ja, schütteln. Ja. Ach, bin ich aufgeregt. Ach ja, vielen Dank für die Glückwünsche, ja. Wir kommen auch mal zu ihr, kommen wir auch mal. Ja, und wir sehen uns dann ja gleich. Wir bauen jetzt natürlich erstmal wieder ein Haus. Ja. Wir wissen noch nicht ganz genau, ja, wo. Vielleicht haben wir euch Rat. Mensch, das ist eine tolle Party. Überall so tolle Leute. Ich muss gleich mal ein bisschen quatschen. Entschuldigt mich, ja? Ja, gefällt eine gelungene Party, muss ich so sagen. Ja, hübsche Hochzeitsparty. Ja. Und da halten sich ja alle jetzt sehr angeregt. Schlürfst du immer so, sag mir. Nein, aber der Sekt schmeckt so gut. Na, da habe ich mir ja was Tolles gehabt. Ist meine Entschuldigung. Ja. Und dieser Fakir, den ihr da beauftragt habt, so ein bisschen Glasmusik zu machen. Ja, ist gut, ne? Das hat doch mal Tinte gemacht. Wer ist eigentlich dieser junge Mann, den du da mitgebracht hast? Dieser mit dem unmöglichen Nachnamen. Ach, das ist irgendwo einer. Ich glaube, es wird etwas sehr langweilig hier. Ich glaube, ich frage mal Mathilde, was sie noch für die Feier geplant hat. Mathilde! Entschuldigen Sie bitte, ich muss mal eben zu meiner kleinen Schwester. Du hattest irgendwie was vorbereitet, was schön ist. Auch ja, Musik. Leute, seid mal ruhig. Ja, ihr hört jetzt die neue Single von Miss Harry Lane, ja, eine Hitsingle. Origineller Anfang. Ja, toll, nicht? Küssen, du und ich mir brauch. Ich nicht nur dein. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Musik ihren Sinn etwas verfremdet. Das interessiert die Gäste gar nicht. Ich mach doch mal ordentliche Musik. Was ist das überhaupt von Gegröle? Das ist meine neue Singing. Ach, ich so. Viel Erfolg wirst du damit wohl nicht bekommen. Doch, setz dran. Außerdem finde ich das jetzt. Es wäre, dass du meine Party für deine Zwecke ausnutzt. Ich kann nicht viel verstehen. Ich finde es sehr geil, dass du deine Party für deine Zwecke. Labe du nur. Ach Mann, ich stieg aus. Jetzt kannst du ihn einfach unterhalten. Meine Single. Ich werde sie dir vielleicht sogar noch bezahlen. Ich habe gesagt, ich finde es eine Frechheit, dass du meine Party für deinen Zwecke ausnimmst. Ja. Ja, hallo, sieh da hin. Ja. Hast du nur musst zugeben, das ist eine Frechheit. Was? Nee, ihre Single, ja. Wieso, ist doch nett. Was? Das findest du nett? Ich finde es äußerst gerissen, dass sie vor der High Society aus Cobblestone das macht. Das könnte dir ja ruhig auch ein gefallen sein. Ja, macht ja nichts. Trotzdem finde ich es eine Frechheit. Das stört mich. Na, warum jemand zum Labern? Mit mir labert man nicht. Mit mir spricht man.